Andacht vom 6.7.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Tretet ein in die Ruhe. Ich saß vor einer halben Stunde hier, meine Zeit mit Jesus lag schon hinter mir. Ich tue das selten, aber heute fragte ich Jesus, ob es etwas gibt, was ich mit euch teilen soll. Und er sagte mir, was ich tun soll. Vielleicht ist es etwas, das er zu meinem Herzen sagt, und es kann sein, dass ich mich wiederhole. Paulus sagt, er wiederholt manches gern für seine Adressaten. Und es gibt bestimmt jemanden, der das heute braucht. Also, öffnet eure Herzen, hört zu, lasst euch vom Heiligen Geist führen, was davon für euch bestimmt ist. Viele Menschen hören dasselbe und hören doch Unterschiedliches. Das hängt davon ab, was in ihren Herzen ankommt. Unsere Herzen nehmen auf, was schon in den Herzen ist. Also öffnet eure Herzen. Der Heilige Geist wird eure Herzen berühren. Ich lese zunächst Hebräer 4,9. Es bleibt noch eine Ruhe für das Volk Gottes. Schaut, die Bibel ist sehr klar. Der Herr drückt seinen Wunsch aus, dass wir Ruhe haben und nicht Stress. Wenn ich den Menschen zuschaue, wie sie gestresst durch ihr Leben laufen, so ist das nicht gedacht. Sie meinen, dass ihre Umstände halt so sind, dass sie sich gestresst fühlen. Für normale Menschen mag das Sinn machen, aber für Christen ist das nicht richtig. Wir haben noch nicht gelernt, in der Ruhe Gottes zu leben. Gott sagt, es gibt eine Ruhe für die Menschen, die in Christus leben. Dann sagt er sehr hart, so habe ich in meinem Zorn geschworen, nicht eingehen werden sie in meine Ruhe. Ist das nicht seltsam? Die Menschen haben Angst, mit ihren Umständen nicht klarzukommen, aber sie fürchten sich nicht davor, die Ruhe Gottes zu versäumen. Das muss eine tiefe Herzenssehnsucht werden. Paulus sagte uns genau, wie wir in die Ruhe einkehren können und wie es nicht geht. Adam sollte in Gottes Ruhe leben, für immer. Überlegt euch das. Wie war das mit dem Gesetz? Unter dem Gesetz zu leben ist sehr stressig. Es ist anstrengend, viele Gesetze zu befolgen, um Gott zu gefallen. Das macht so müde. Gott gab Adam nie den Sabbat. Adam lebte nicht mit einem Gesetz, das den Sabbat heiligte. Denn der Sabbat ermüdet, er ist ein Gesetz. Der Sabbat wurde mit dem Gesetz eingeführt. Ich frage euch, was ist besser, 6 Tage zu arbeiten und den 7. Tag zum Ausruhen zu brauchen oder so zu leben wie Adam? Adam wurde am 6. Tag geschaffen. Danach kam gleich der Ruhetag. Adams erster Tag war also Gottes Ruhetag. Somit hatte Adam noch nichts gearbeitet, also brauchte er keine Erholung. Wenn Adam zu Beginn geschaffen worden wäre, wenn er all die Dinge gesehen hätte, die Gott schuf, wäre das nicht wunderbar gewesen? Es war aber anders. Erst schuf Gott alles, er bereitete alles vor und Adam begann sein Leben mit der Ruhe. Aus der Position der Ruhe war er fähig zu arbeiten. Das zeigt uns deutlich das vollbrachte Werk des Kreuzes. Alles, was wir tun, tun wir aus der Ruhe des vollbrachten Werks des Kreuzes heraus. Denkt darüber nach. Adam begann sein Leben aus der Position der Ruhe heraus. Wir sollen unsere Arbeit aus der Position der Ruhe heraus tun. Vor der Sünde gab es kein Muss. Herr, ich muss doch was tun. Nein. Schaut, ich werde in 4 Wochen 60 Jahre alt. Ich predige seit 44 Jahren. Das ist eine lange Zeit. Als ich jung war, in den späten 20ern, sagten die Leute zu mir, Reinhard, bevor du 40 wirst, wirst du einen Herzinfarkt haben, denn du arbeitest zu viel und es ist hart, Jesus zu dienen und der Druck eines Dienstes ist schwer. Schaut, mein Herz ist auch 20 Jahre später, als man mir meinen Herzinfarkt prophezeit hatte, noch gesund. Wenn man lernt, in der Ruhe Christi zu leben, kann man hart arbeiten, ohne einen Herzinfarkt zu bekommen oder sonst wie krank zu werden. Adam lebte in perfekter Ruhe, bevor er in Sünde fiel. Solange er und seine Frau im vollbrachten Werk Gottes lebten, hatten sie keinen Stress. Sie lebten in Frieden mit Gott und der Schöpfung. Alles war perfekt. Aber Satan kam und erzählte ihnen, dass nicht alles perfekt war. Was Gott gab, sei nicht genug. Der eine Baum ist verboten. Gott enthält euch etwas vor. So verloren sie die Ruhe Gottes. Und mit der Sünde kam der Stress in ihr Leben. So geschieht es auch heute. Die Menschen denken, das vollbrachte Werk am Kreuz reicht nicht aus. Wir müssen noch ein bisschen was dazu tun, um es zu schaffen. Wir hatten gestern ein Treffen in meinem Büro. Es war sehr traurig. Ich musste aufpassen, dass ich mein Herz bewahre. Marina war mit im Büro. Sie meinte danach: Ist es nicht schlimm, wie wenig wir dem vollbrachten Werk des Kreuzes vertrauen? Statt in Ruhe gehen wir in Stress. Ich fragte diese Leute mehrfach: Seid ihr Christen? Sie antworteten: Ja. Ich fragte: Aber warum ignoriert ihr, was in der Bibel steht? Wir werden so oft versucht, aus der Ruhe Gottes zu gehen. Wir vertrauen nicht mehr, dass es vollbracht ist, obwohl Jesus das gesagt hatte. Für meine Heilung ist bezahlt, für meine Versorgung ist bezahlt, für meinen Erfolg ist bezahlt. Aus dieser Position arbeite ich. Adam glaubte das nicht, so verlor er seine Ruhe. Gott ging zu Abraham, er sagte: Ich schließe einen neuen Bund mit dir und deine Nachkommen werden in die Ruhe kommen. Jahrhunderte später waren die Israeliten Sklaven in Ägypten. Aber Gott wollte nicht, dass sie versklavt waren. Deshalb schickte er Mose. Er berief ihn, das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Er wollte Israel das gelobte Land bringen, aber sie verloren es wieder. Sie kamen nicht in die Ruhe. Hebräer 4,3. Es ist geschrieben: Sie werden nicht in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke seit der Grundlegung der Welt abgeschlossen sind. Bei dieser Stelle habe ich heute in eine andere Bibel geschaut, die das Hebräische gut wiedergibt. Paulus zitiert Psalm 95,11. Aber diese Übersetzung ist falsch. Gott drückt nicht seinen Zorn aus, sondern seine Sehnsucht. Unglücklicherweise wird hier ein böser Gott dargestellt, was er im Original nicht ist. Er drückt seinen Wunsch aus, dem Volk Israel Gutes zu tun. Warum sagt er das zum Volk Israel? In Vers 2 steht: Das Evangelium wurde ihnen und uns verkündet. Das Evangelium? Ihnen und uns? Hier steht frohe Botschaft, aber es heißt Evangelium. Gott sagt: Ich wollte, dass sie in die Ruhe kommen und meine gute Botschaft leben und erleben. Ich möchte nicht, dass ihr weiter Stress habt und ein stressiges Leben führt. Ich sehne mich danach, dass ihr das gelobte Land betretet, dass ihr meine Versorgung, meinen Sieg erlebt, dass für euch Milch und Honig fließen. Debbie sagte vor 2 Wochen zu mir, dass Gott zu ihr über das gelobte Land geredet hatte. Wenn eine Weintraube so groß war, dass nur 2 Männer sie auf einer Stange tragen konnten, stellt euch das vor. Gott zeigt uns, das drückt aus, wie reich ich bin und was ich euch geben will. Jesus hat für euch bezahlt, damit ihr leben könnt. 2. Korinther 9,8. Gott aber lässt euch all seine Gnade reichlich zukommen, damit ihr alle Zeit mit allem reich versorgt seid und darüber hinaus noch Mittel habt, zu jedem guten Werk. Gott gibt uns all seine Gnade reichlich. Warum? Wenn dein Herz das ergreift, wird sich dein Leben für immer verändern. Wir haben alle Dinge erhalten, um sie zu genießen, zu unserer Freude. Es gibt alles im Überfluss. So steht's im Original. Paulus führt es weiter, damit wir großzügig sein können. Die Großzügigkeit Gottes bewirkt unsere Großzügigkeit. Gott hat seinem Volk versprochen, der Feind ist besiegt. Die Versorgung ist da, der Überfluss ist vorhanden. Aber sie liefen daran vorbei. Sie verloren ihre Ruhe. Wir werden ermahnt, unsere Ruhe nicht zu versäumen. Es ist so traurig, dass wir die Bibel auf "Du musst" reduzieren. Seht, wie wunderbar ist alles. Hört, das Schöne und Schockierende für mich ist, unsere Waisenhäuser stehen in den ärmsten Gegenden. In der Mitte der größten Armut befinden sich die schönsten Oasen des Himmels für die Kinder. Klar, die Häuser sind umzäunt und mit Mauern versehen zur Sicherheit. Aber drinnen ist es so schön. Warum? Als wir begannen, die Kinder aus Brasilien zu retten, war das etwas, was wir beschlossen. Denn wir sahen Waisenhäuser, die schrecklich waren. Die Kinder waren arm, es gab nichts zu essen und keine Kleidung. Und ich beschloss, die Kinder sollten die Fülle Gottes erleben. Gott möchte, dass wir in den Überfluss des Lebens eintreten. Warum kamen sie nicht in die Ruhe? Hebräer 4, Vers 2. Jenen nützte das Wort, das sie zu hören bekamen, nichts, weil es sich nicht mit dem Glauben verband. Hör zu, das ist genau der Grund, warum wir heute die Ruhe Gottes verfehlen. Wir hören das Evangelium, wir hören die Wahrheit, dass Jesus für alles bezahlt hat, wir hören das vollbrachte Werk am Kreuz, aber wir ergreifen es nicht. Ihr könnt mich auf Instagram bis ans Ende meines Lebens folgen. Ihr könnt alle Bücher von mir lesen und Kurse durcharbeiten. Aber ihr werdet nicht in Ruhe kommen, wenn ihr diese Botschaft nicht mit dem Glauben in euren Herzen verbindet. Hört nicht auf, eure Augen vom Kreuz wegzunehmen. In schwierigen Momenten sagt Jesus, danke, du hast alles vollbracht. Denkt dauernd über das vollbrachte Werk des Kreuzes nach. Es ist so einfach, drüber nachdenken, deklarieren. Wenn die Krankheit an die Tür klopft, musst du deine Augen schließen, ins Herz gehen und dort sagen und dir vorstellen, wie Jesus am Kreuz all das schon auf sich genommen hat. Sag dann, danke, danke, du hast gelitten, damit ich geheilt bin. Wir wollen uns äußerlich geheilt sehen, bevor wir uns im Herzen heil sehen. Wir wollen uns äußerlich finanziell versorgt sehen, bevor wir es in unserem Herzen sehen. Ihr müsst euch die Zeit nehmen, das gute Wort mit eurem Herzen zu verbinden, damit ihr es glauben könnt. Glaube ist nichts, was im Kopf abgeht, sondern im Herz. Wir nehmen uns nicht die Zeit, die gute Nachricht mit Glauben im Herzen zu verbinden. Überlegt, wie wir gelernt haben zu leben. Da kommt die Diagnose des Arztes. Sie haben Krebs, sie werden sterben. Das glauben wir. Da beschließen wir im Herzen, dass wir sterben. Da sind wir wie die Leute von Israel. Wir sehen die Umstände, da sind Feinde, Riesen, und wir haben keine Kraft in ihren Augen. So verband sich in ihren Herzen, was sie sahen und was in ihren Herzen war. Gott, wie soll ich meine Rechnungen bezahlen? Schon sind unsere Probleme mit dem Glauben in unseren Herzen verknüpft und wir sorgen uns um unsere Finanzen. Gott fragt, warum verbindest du den Glauben deines Herzens mit Äußerem? Ich will dir alles geben, wenn du glaubst. Als sie zum gelobten Land kamen, war es zu spät. Als die Kundschafter ins Land gingen, gingen sie mit ihrer Herzenshaltung hinein. Und als sie zurückkamen, waren die meisten von ihnen voller Angst. Sie sahen alles negativ. Das war das, was sie schon immer gelebt hatten. Also, was musst du tun? Deine negativen Einstellungen werden dich in der Krise führen. Das leben leider so viele Menschen. Sie leben ihr Leben und verknüpfen dauernd die Umstände mit ihrem Glauben im Herzen. Dann kommt die Krise oder die schlechte Nachricht. Und in dem Moment ist es zu spät, etwas zu ändern. Du musst dein Herz überzeugen, dass du gesund bist, wenn du gesund bist. Wenn du genug Geld hast, musst du großzügig sein und glauben und bestärken, dass der Wohlstand zu dir gehört. Schaut, was Paulus in Hebräer 4 sagt, Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, hat auch selbst Ruhe von seinen Werken gefunden, wie Gott von den seinen. Das ist cool. Ich habe Ruhe von meinen eigenen Werken. Aber Reinhard, du arbeitest zu viel. Das ist wahr, aber es sind nicht meine Werke. Ich tue das, was Gott lang bevor ich lebte, alles bereitet hat. Er hat schon die Waisenhäuser geschaffen. So kann ich ruhen in seinen Werken. Wenn es meine Waisenhäuser wären, wäre ich gestresst. Wenn es mein Dienst wäre, wäre ich voller Stress. Ich hätte keine Ruhe. Es war aber so. Ich sah die Kinder, mein Herz brach und ich sagte, okay, packen wir es an. Da war kein Stress. Und ich erlebe dauernd, wie wunderbar unser Gott ist. Ich verbrachte keine einzige Nacht Schlaf in Sorge um die Kinder in unseren Waisenhäusern in fast 6 Jahren. Die Werke sind bereits vorbereitet. Ich ruhe von meinen Werken. Auch bei dem, was ich hier in den Lives tue. Es gibt Prediger, die schon gestresst sind, wenn sie dreimal in der Woche predigen sollen. Ich tue alles, was ich tue in Christus. Er ist mein Leben, meine Hilfe, meine Ruhe, meine Freiheit, mein Alles. Ich verbinde das Wort Gottes mit dem Glauben in meinem Herzen. Gott, du bist genug. Dieser Tag wird wunderbar, denn alles ist bereits vorbereitet. In meinem Herzen verbinde ich es so lang, bis das Wort und mein Glaube eine Einheit bilden. Niemand kann das aus meinem Herzen reißen. Es ist wie zwei Teile, die zusammengeklebt sind mit Superkleber. Das kann man nicht mehr trennen. Es reißt irgendwo, aber nicht zwischen den beiden Teilen. Dieser Superkleber funktioniert so super. So ist das Bild. Das Wort des Evangeliums wird mit Glauben so verbunden. Wenn jemand das aus meinem Herzen reißen will, kann er viel auseinanderreißen, aber nicht diesen Glauben. Ruht, heute ist ein guter Tag. Jesus hat alles vollbracht. Lebt in der Ruhe. Tut nicht, was Adam tat. Er glaubte der Lüge Satans und verlor seine Ruhe. Tut nicht, was Israel tat. Sie verbanden ihren Glauben mit Angst. Deshalb kamen sie nicht in die Ruhe. Jesus lebte in der Position der Ruhe. Er arbeitete lang und betete noch in der Nacht. Er sah den Vater die Dinge im Himmel tun und tat nur die Werke, die er den Vater tun sah. Es gibt einen Mann, der ist für mich ein Glaubensheld. Georg Müller. Ich las seine Biografie als Kind. Und er war mein großes Vorbild. Ich wollte eines Tages so sein wie er. Georg Müller sagte, ich habe gelernt, dass mein erster Job jeden Tag ist, die ersten Stunden damit zu verbringen, glücklich in Jesus zu sein. Außerdem sagte er, ein Geheimnis zum siegreichen Leben im Gebet ist es, zu wissen, was Gott für uns vorbereitet hat. 95% der Beter liegen da falsch. Wir wollen Gott immer überzeugen, aber wir überzeugen nicht unsere Herzen, dass es vollbracht ist, dass die Ruhe schon da ist. Hört auf, eure eigenen Werke zu tun. Gottes Werke für euch sind bereits vorbereitet. Amen.